1 Live Infos. Mit Mathis Dierkes und Selina Bölle um 14 Uhr. Homosexuelle beantragen selten Entschädigung. Frankreich schlägt Australien bei der Fußball-WM. Und das Wetter hat weiter Sonne und Wolken dabei. Entschädigung. Seit einem Jahr können Schwule und Lesben, die wegen ihrer Homosexualität früher verurteilt wurden, Geld beantragen. Das haben bisher aber nur wenige genutzt. Dazu die Einzelheiten. Gerade mal knapp 100 Homosexuelle haben im letzten Jahr beantragt, dass sie für ihre Verurteilung entschädigt werden. Wenn ihr Urteil nachträglich aufgehoben wird, bekommen die Betroffenen 3.000 Euro. Das Problem? Das Verfahren dazu ist ziemlich kompliziert. Um das Geld zu kriegen, müssen sie eine Extrabescheinigung bei der Staatsanwaltschaft beantragen. Die zuständige Behörde glaubt, dass viele das nicht machen, weil sie nichts mehr mit der Staatsanwaltschaft zu tun haben wollen, die sie damals angeklagt hat. Sie sagt, dass viele traumatisiert sind und sich schämen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat gesagt, dass mindestens 50.000 Männer nach dem Zweiten Weltkrieg wegen ihrer Sexualität verurteilt wurden. Textkritik. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermittelt nicht mehr gegen Kollega und Farid Bang. Die beiden waren wegen Songtexten angezeigt worden. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass manche Liedtexte seien zwar voller Menschen- und frauenverachtender Gewalt und Sexfantasien, aber das wäre für Gangster-Rap okay. Wegen des Skandals um die Rapper wurde sogar der Musikpreis Echo abgeschafft. Beide hatten einen Preis gewonnen. Flüchtlingschaos. Italiens Regierung will noch 2 weiteren Rettungsschiffen verbieten, in italienischen Häfen anzulegen. Der neue Innenminister hat bei Facebook geschrieben, dass sich die Hilfsorganisationen andere Länder aussuchen sollen. Diese Woche hatten Italien und Malta schon ein Rettungsschiff mit Flüchtlingen weggeschickt. Das ist jetzt auf dem Weg nach Spanien und soll da morgen ankommen. Fußball-WM. Der Mitfavorit Frankreich hat sein erstes Spiel gewonnen mit 2:1 gegen Australien. Dabei gab es 2 Tore nach Elfmetern und den ersten Videobeweis bei dieser Fußball-WM. In einer Stunde fängt dann das nächste Spiel an. Vize-Weltmeister Argentinien gegen Island. Und später haben es dann noch Peru und Dänemark miteinander zu tun und Kroatien und Nigeria. 1 Live. Sektorwetter. Sonne und Wolken wechseln sich heute Nachmittag ab. Später kann es auch mal ein paar Schauer geben und es ist meistens trocken. In Frechen und Viersen bis 22 Grad, in Gelsenkirchen und Iserlohn bis 23 und in Rheine bis 24 Grad. Morgen dann mehr Wolken, aber trocken, 17 bis 22 Grad. Der Montag wird ähnlich. Stauschau. Hier steht ihr am längsten. A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Hünxe und Kreuz Oberhausen dauert es eine Dreiviertelstunde länger. 8 Kilometer Stau, hier ist nur eine Spur frei. Die A3 Frankfurt Richtung Köln ist zwischen Dierdorf und Neuwied nach einem Unfall gesperrt. Da gibt es zurzeit 5 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Dommer Nord und Dreieck Heumer. Da könnte es möglicherweise mehrere Stunden länger dauern. Richtig fetter Stau, 10 Kilometer und auch nur eine Spur frei. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West. Wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen noch gesperrt. Zurzeit gibt es hier 4 Kilometer Stau und etwa eine halbe Stunde plus. Die A59 Köln Richtung Köln-Düsseldorf ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd bis Montagmorgen gesperrt. Da wird an der Brücke gearbeitet, Umleitungen sind eingerichtet. 1 Live. Mit Lisa Kestel. Na ihr? Ich frag mich ja, was eigentlich die Menschen so machen, die keinen Bock auf Fußball haben im Moment so. Also habt ihr vielleicht einen Tipp, wo man gerade richtig gut WM nicht gucken kann? Wo sollen alle hinkommen, die da irgendwie nichts mit anfangen können, keinen Bock haben auf diesen ganzen Fußballkram? Schickt doch mal eine WhatsApp 0221 567 89 111. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that. I believe that it would end, no. Everything came second to the band, so. You're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow them out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dress up with the socks you don't like. And I'm rolling, rolling, rolling. Brothers, like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget. But I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let do. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life, it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life's changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I say that. I'm living in pain. Zayn und Taylor Swift in 1 Live. FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Ey, wir sind ja alle schon völlig wahnsinnig im Fußballrausch, aber teilweise natürlich auch voll im Shoppingrausch. Es gibt ja wirklich nichts, was es nicht gibt zur WM im WM-Style. Klatschpappe, Autospiegelüberzieher, Fahnen, Trikots, Tröten, alles schön in Schwarz-Rot-Gold. Dazu kommt dann noch sowas wie geil unechte Fingernägel, Schmuck, Schminke, also alles dabei. Und wir geben tatsächlich richtig Geld dafür aus, im Schnitt über 22 Euro bei dieser WM pro Kopf. Das ist mehr als das Doppelte im Vergleich zum letzten. Und man muss natürlich sagen, es ist eigentlich relativ viel Schrott dabei. Peter Schulz aus dem 1Live-Elber-Team hat den Markt sondiert. Was würdest du sofort kaufen nach den künstlichen Nägeln? Das Einzige vielleicht einen smarten Fußball. Da kannst du vortreten, danach auf einer App Flugkurve, Geschwindigkeit, Tempo, Kraft und Drall anzeigen lassen. Und dann kannst du dann vielleicht Cristianos Freistoß von gestern simulieren auf deiner App. Das Ding kostet allerdings 100 Euro, danach hört es aber echt auf. Und das ist ja wahrscheinlich noch das Geilste. Welchen Schrott hast du noch so entdeckt? Ja, zum Beispiel die TV-Fernbedienung, die aussieht wie ein Ball. Die kostet 14 Euro, liegt aber eher uncool in der Hand. Man kann damit allerdings Fußball spielen. Die Technik drin ist angeblich gut von einer weichen Stoffhülle geschützt, aber irgendwie an Sinnlosigkeit kaum zu überbieten. Es gibt ja auch immer zur WM so Fressalien im WM-Design. Schwarz-Rot-Goldene Würstchen so ungefähr. Ja. Chips, Bier, Wurst, alles mögliche. Gibt es da irgendwas Neues? Mhm. Essbarer Rasen. Lecker. Klingt eklig, ne? Ist es auch. Sieht aus wie grüner Rasen, besteht aber aus süßem Fruchtgummi. Geschmackrichtung Apfel, warum auch immer. 150 Gramm kosten 4,99 Euro. Geschmack Richtung Gras wäre eigentlich schön. Ja, ne? Oder WM-Toast habe ich gesehen, der ist so vorkoloriert in Schwarz-Rot-Gold. Aber ich habe mich gefragt, wenn das Ding anbrennt, ne, auf dem schwarzen Teil, kannst du das nicht sehen. Braucht irgendwie kein Mensch, genauso wenig wie die Fußballschuhe aus Schokolade. 8 Euro. In der Premium-Version ist dann auch noch das Ding mit Pralinen gefüllt. Kostet dann 15 Euro. Boah. Was ist denn so das wirklich sinnloseste WM-Gadget, das du entdeckt hast? Das findest du auf dem Klo. WM-Toilettenpapier. Das ist doch sinnvoll. Aber auf den Blättern Skizzen aller Spielzüge, die Deutschland einen WM-Titel beschert haben. Du kannst dir also damit den Arsch abwischen. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Irre! Ja, vielleicht was für Argentinier. Noch dämlich ist aber der WM-Klostein-Viererkette. Der Hersteller wirbt mit folgendem Slogan. Achtung, Zitat. Sauberkeit und intensive Frische bis zum letzten Schuss. Oh nein! Ja, wer es noch intensiver mag, es gibt sogar den WM-Dildo in Schwarz-Rot-Gold und in verschiedenen Formen. Kostenpunkt 79 Euro. Ich weiß allerdings nicht, ob Nationalspieler dafür Modell stehen mussten oder nicht. Das ist nicht überliefert. Später gibt es noch mehr tolle WM-Gadgets zum selber basteln hier ins Live. Offizieller Radiosender der FIFA WM 2018. 1Live. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. Sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come.

Be right, man, cause stepping on ya. Was on Apollonia, since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Baby, you're making it better, faster, stronger. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. Erst war es nur ein Gerücht. Jay-Z und Beyoncé wollen auf Tour. Dann würde das auch bedeuten, dass Jay-Z und Beyoncé wieder auf Welttournee gehen. Deshalb sind die Chancen auch hoch, dass Jay-Z und Beyoncé auch nach Deutschland kommen. Wir holen sie in den Sektor. Das, was jetzt kommt, ist nur noch der Wahnsinn. This is Beyoncé. What up, it's your boy Jay-Z. OTR2. 3. Juli, Stadion Köln. Unser Highlight des Jahres. Kommt keiner dran, muss man gesehen haben. Jay-Z and Beyoncé, präsentiert von 1Live. Stauschau. Gleich 2:30 und hier braucht ihr gerade am längsten. A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Hüngse und Kreuz Oberhausen etwa 45 Minuten länger, 8 Kilometer Stau. Da ist wegen Bauarbeiten gerade nur eine Spur frei. A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Lohmar Nord und 3 Kolmar etwa 1,5 Stunden länger, 10 Kilometer Stau. Auch da wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei. Am besten weicht ihr schon ab dem Kreuz Bonn-Siegburg über die A560 und die A59 aus. Dann nochmal die A3 Köln Richtung Oberhausen. Die ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Gerade 4 Kilometer Stau ab Duisburg-Wedau und es dauert etwa 45 Minuten länger. A40 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Bochum-Wattenscheid-West und Essen-Frillendorf 20 Minuten länger, 4 Kilometer Stau. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Bochum-Lahr und Bochum-Riemke 20 Minuten plus 3 Kilometer Stau. A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Marsberg und Lichtenau 20 Minuten länger, 4 Kilometer Stau. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Katernberg und Hahn-Ost halbe Stunde länger, 5 Kilometer Stau. Und zum Schluss noch die A59 Köln-Düsseldorf. Die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen-West und Dreieck Monheim-Süd bis Montagmorgen gesperrt. Da wird an der Brücke gearbeitet und es gibt Umleitungen. 1Live. Mit Lisa Kestel. Ja, es gibt anscheinend auch einige Leute, die keinen Bock auf die WM haben. Die schicken mir hier, oder ihr schickt mir hier viele Nachrichten per WhatsApp über die 0221567891111. Der Christoph hat geschrieben, ich interessiere mich nicht im geringsten für Fußball und um der WM zu entfliehen, gehe ich gleich auf den Schießstand. Und Jonas aus Nettetal fährt einfach Trecker, während andere Fußball gucken. Das gefällt mir auch richtig gut. Und Kati sagt, mein Tipp an alle, die keine Lust auf Fußball haben, ist Holland. Ey, klar. Jetzt warte ich nur noch auf die nächsten 10 SMS, wo drin steht, alle, die keinen Bock auf die WM haben, können auch ansonsten nach Italien fahren. No! mother falling, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I fell twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive, another scar may bless you. I don't give up, nah, no. I won't give up, nah, no. Don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up, don't give up, no, no, no. Mit Sia und Kendrick Lamar, the greatest. Ich wollte noch mal ganz kurz auf was hinweisen. Wenn wir von 1 Live sagen, das ist lustig, dann ist das auch lustig. 1 Live. Generation Gag. Mit Felix Lobrecht. Ich war letztens bei einer Show und dann da war ich so verwirrt, weil so kam sie die ganze Zeit von so schräg vorne, kam so Nebel. Ich mach's nochmal, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Kam so ein Nebel, hab ich mich gefragt, wo kommt denn der Nebel her? Da hab ich mal so genau geguckt und dann saß da in der ersten Reihe einfach so ein Typ und der hat da so einfach so rotzfrech an seiner E-Zigarette geblubbert. Da saß er da. Ihn so angeguckt, so, Dicker, was machst du denn da? Da hat er mich mit so einem Blick angeguckt, der so gesagt hat, so, ja, ich rauche hier gerade E-Zigarette. Und jetzt bespaße mich. Erzähle deine Witze, du Narr! Ich hasse Leute, die E-Zigarette rauchen. Wenn Leute E-Zigarette rauchen, sehen immer ein bisschen so aus, als würden sie an einer externen Festplatte nuckeln. Man kann dabei auch nicht cool aussehen. So, niemand sieht cool aus, wenn er eine E-Zigarette raucht. Es gibt ja so Sachen, bei denen kann man nicht cool aussehen. Ja? Sowas wie bergab laufen. Dankeschön, ich mache jetzt einfach mal einen Cut. Irgendwann. Da muss er einfach mal. Generation Gag. Das komplette Video jetzt im 1Live YouTube-Channel. 1Live. Neu. Für den Sektor. Lost Frequencies featuring James Blunt. 1Live. Hey Melody. Every night you play me something sweet. And when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat. And I'm counting on your love, hey Melody. We both could use a reason just to smile. So let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me. So let me hear your love sing. Live mit Lisa Kestel. Lisa Kestel. at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Live. Es ist WM-Tag 3 und ich habe bereits den Überblick komplett verloren. Aber eins weiß ich. Bei jeder anständigen Rudelkuck-Party läuft in der Halbzeit natürlich ein bestimmter Hit. Eins live. Eins live. Danger für Deutschland. Er hat einfach einen mega geilen Hit da gezaubert, gemeinsam mit Jeezy, dem Proletenalter Ego von Max Giesinger. Ich kann leider nicht mehr Giesinger mit normalem G sagen, seitdem es Jeezy gibt. Mit dem hat er diesen weltmeisterlichen WM mitgeschrieben und im Übrigen gestern sogar auf Mallorca einen Auftritt gehabt. Also dann hast du es halt echt geschafft, ne? Und Daniel ist aber nicht richtig gut nur im Singen, er tanzt auch einfach ziemlich gut und sexy. Und seit gestern gibt es ein Tutorial-Video von Daniel Danger online, wo er seine Choreo zum Song erklärt und euch beibringt auf Facebook. Jetzt mal für Dreijährige. Einmal den rechten Arm bitte einsetzen nach hinten. Ich bin... Dann kommt der Arm einmal nach vorne. Du bist deutscher Weltmeister. Wichtig ist diese herzförmige, vielleicht auch verunglückte Weltkugelbewegung nach oben. Danger für Deutschland. Nur mit 1 live. Und hier ist jetzt Daniel Danger, gemeinsam mit Jeezy. Deutscher Weltmeister in 1 live. Ole, ole, ole. Klassiko an. Komm, wir schauen uns alle Spiele an. Theo, hol sie alle ran. Heute sind wir alle 12. Mann. Ich bin, du bist deutscher Weltmeister. Wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister. Er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, Weltmeister, wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister, er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Was soll der? Thea, zieh das Trikot an, sag, wer ist dein Lieblingsspielermann? Thea, feuer alle an, Hummels, Danger und Weltmeister, wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister, er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole, das war wir. Ich bin, du bist deutscher Weltmeister, wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister, er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, das war wir. Kurze Frage, bist du ein Weltmeister? Ich bin ein Weltmeister. Ein echter Weltmeister? Ein echter Weltmeister. Ein deutscher Weltmeister? Ein deutscher Weltmeister. Weltmeister! Abpfiff! Verlängerung! Ich bin, du bist deutscher Weltmeister. Wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister. Er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Das war's. Ich bin, du bist deutscher Weltmeister. Wir sind, ihr seid deutscher Weltmeister. Er, sie, es sind deutscher Weltmeister. Ole, Danger für Deutschland. Also, nur mit 1 live. We turning it up, yeah. We turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down, can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. The colors in you, I see them too. And boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Come on. Even when it's raining down, can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. Yeah. Right now, I'm in a state of mind. I wanna be in like all the time. loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up. Okay. Eins live mit Lisa Kestel. In 1 Live mit Spectrum. So, es geht natürlich sensationell weiter hier in 1 Live. Gleich noch Musik von Shawn Mendes, der ja neuerdings auch zu WM-Zeiten auf Portugiesisch singt. Macht er jetzt aber gleich zum Glück nicht hier. Reklame. Was Tiere lieben, gibt's bei Fressnapf. Und das zu tierisch guten Sparpreisen. Zum Beispiel 20% Rabatt auf KitKat Multipack 12-mal oder 24-mal 100-Gramm Beutel. Nur bis zum 30. Juni in allen teilnehmenden Märkten. Fressnapf, was Tiere lieben. Die Telekom regala un día completo de Day Flat cada vez que juegue Alemania. Was hat ihr gesagt? Wir schenken all unseren Kunden an allen Deutschlandspieltagen 24 Stunden mobiles Surfen im besten Telekom-Netz. Zum Beispiel gegen Mexiko am 17. Juni. Jetzt die Fußball-Day Flat zubuchen. Einfach in der Mein Magenta-App oder unter telekom.de. Und noch ein Grund zum Jubeln. Sichern Sie sich jetzt alle Samsung-Smartphones, wie das Galaxy S9 oder S9 Plus, schon ab 1 Euro. Gilt auch für Geschäftskunden. Nur bis 24. Juni unter telekom.de. Übrigens, bei Fressnapf können Sie auch bequem kontaktlos bezahlen. Am besten mit Girocard. Fressnapf, was Tiere lieben. Für alle Fans, die Chicken McNuggets für unschlagbare 4,99.

like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't.